Was schwerwiegend ist, ist, dass wir wissen, dass es nach der Ordnung dieser Welt eine andere gibt. Was für eine ist es? Wir wissen es nicht. Die Anzahl und Reihenfolge der möglichen Vermutungen auf diesem Gebiet ist gerade das Unendliche. Und was ist das Unendliche? Wir wissen es eben nicht. Das ist ein Wort, das wir uns bedienen, um die Öffnung unseres Bewusstseins auf die maßlose, unermüdliche und maßlose Möglichkeit hin anzudeuten. Und was ist eigentlich das Bewusstsein? Wir wissen es eben nicht. Es ist das Nichts. Ein Nichts, dessen wir uns bedienen, um anzudeuten, wenn wir etwas nicht wissen, von welchem Gesichtspunkt her wir es nicht wissen. Und wir sagen dann Bewusstsein vom Gesichtspunkt des Bewusstseins her, aber es gibt 100.000 andere Gesichtspunkte. Und nun? Es scheint so, als wäre das Bewusstsein in uns mit dem sexuellen Verlangen und dem Hunger verbunden. Aber es könnte sehr gut nicht mit ihnen verbunden sein. Man sagt, man kann sagen, es gibt Leute, die sagen, das Bewusstsein sei ein Appetit, der Lebensappetit. Und auf der Stelle taucht auf der Seite des Lebensappetits der Appetit auf Nahrung im Geist auf. Als ob es keine Leute gäbe, die ohne irgendeine Art von Appetit essen und die Hunger haben. Denn auch das existiert, Hunger zu haben, ohne Appetit. Und nun? Nun? Der Raum der Möglichkeit wurde mir eines Tages wie ein großer Furz gegeben, den ich lassen werde. Aber ich wusste weder, was der Raum noch die Möglichkeit eigentlich waren und ich verspürte kein Bedürfnis, darüber nachzudenken. Das waren erfundene Worte, um Dinge zu definieren, die existierten oder nicht existierten, angesichts der äußerst dringenden Notwendigkeit eines Bedürfnisses, dass die Vorstellung abzuschaffen, die Vorststellung und ihr Mythos und stattdessen die donnernde Manifestation dieser explosiven Notwendigkeit herrschen zu lassen, den Körper meiner inneren Nacht erweitern, des inneren Nichts, meines Ichs, das Nacht ist, nichts, Irreflexion. Dass aber die explosive Affirmation ist, dass es etwas gibt, dem es Platz zu machen gilt, meinen Körper. Und ihn wirklich zu diesem stinkenden Gas reduzieren, meinen Körper? Sagen, dass ich einen Körper habe, weil ich ein stinkendes Gas habe, das sich in meinem Inneren bildet? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Raum, Zeit, Ausdehnung, Werden, Zukunft, Nachwelt, Sein, Nichtsein, Ich, nicht ich, nichts für mich sind. Le moi, le pas moi ne sont rien pour moi. Aber es gibt eine Sache, die etwas ist. Eine einzige Sache, die etwas wäre und die ich spüre, weil sie hervortreten will. Die Präsenz meines körperlichen Schmerzes. La présence menaçante. Die drohende, unermüdliche Präsenz meines Körpers. So sehr hat man mich mit Fragen bedrängt. Und wenn ich alle Fragen verneint habe, gibt es einen Punkt, wo ich mich gezwungen sehe, dann Nein zu sagen. Nein zur Negation. Und dieser Punkt ist erreicht, wenn man mich bedrängt. Wenn man mich auspresst, wenn man mich bis zur Ausscheidung der Nahrung in mir behandelt, meiner Nahrung und ihrer Milch. Und was bleibt? Dass ich erstickt, sprachlos bin. Und ich weiß nicht, ob das eine Handlung ist, aber indem man mich so mit Fragen bedrängt, bis zur Abwesenheit und zum Nichts der Frage, hat man mich bis zur Erstickung der körperlichen Vorstellung in mir und der Vorstellung, ein Körper zu sein, bedrängt. Und dann habe ich das Obszöne gespürt. Und habe vor Unvernunft und Exzess und Aufruhr angesichts meiner Erstickung gefurzt, weil man mich bis zu meinem Körper und bis zum Körper bedrängt. Und dann habe ich alles explodieren lassen, denn an meinem Körper rührt man niemals. Thank you. quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion? Das war Antonin Artaud, Schriftsteller und Schauspieler, in einem Ausschnitt aus einer Radioperformance von 1947, Schluss mit dem Gottesgericht. In der Originalversion spielen neben Artaud unter anderem Maria Casares, Roger Blin und Paul Thévenin. An der zweisprachigen Deutschlandfunkversion von 1997 ist Christian Brückner beteiligt.